während er gegen blutbewusste Staaten und Völker kämpft und durch seine Angehörigen die Weltrepublik und Pan-Europa fördert, hängt er sich vor diesen Männern und den gleichdenkenden Frauen ein nationalistisches Gewand um. Sehen die deutschen Männer und Frauen, die das Beste für ihr Blut, für ihr Volk und für ihren Staat wollen, nicht, wie schmählich sie missbraucht werden? Sehen sie nicht, dass sie den Knechtern ihrer eigenen Freiheit und der Freiheit ihres Volkes helfen? Erkennen sie nicht, dass sie im Dienste derjenigen stehen, die eine schlimmere Wirtschaftsordnung herbeiführen wollen als jene, die sie im Marxismus bekämpfen? Sehen Sie nicht das Totengerippe durch das fadenscheinige Gewand der nationalistischen Gesinnung durchschimmern? Sehen Sie nicht, dass auch Knochenhände schöne Freiheitsfahnen mit dem Hakenkreuz halten? Ein Mordschwert aus dem schwarzen Zwinger wird die Waffe sein, die man euch in die Hand geben wird. Graust euch nicht davor? Den mehr als 5 Millionen betrogenen deutschen Arbeitern, denen der Jude vor dem Weltkrieg die Gefahr der schwarzen Pfaffen, doch nie den Jesuiten als Todfeind der Freiheit zeigte, wird heute zugeflüstert, Rom wäre zu stark, man dürfe es nicht angreifen. Es führe dies zur Selbstvernichtung. So lassen auch sie sich abhalten vom Kampfe und stieren mit banger Sorge auf den schwarzen Feind wie das Kaninchen auf die Schlange. Freie Deutsche, wo immer ihr auch eingefangen durch Eide und anderen Unfug gebunden seid, macht eure Augen auf und prüft einmal, wie viele offene und geheime Mitglieder des Kriegsheeres des Jesuitengenerals, sei es auch nur Mitglieder der marianischen Kongregationen oder sonst dressierte Gelegenheitsexerzitanten oder sonst wie gekaufte Knechte ihr in euren Reihen habt, die eure Parteien und Verbände leiten oder doch durch ihren Einfluss vom Kampfe abhalten. Dieses Werk wird die bisherigen Aufklärungswerke über die Freimaurer, Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse, der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller und Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren ein sehr wichtiger Prüfstein in eurer Hand sein. Jede Partei, jeder Verein, jede Zeitung, die dies Buch totschweigt oder bekämpft und die nicht von Stund an mit uns den Abwehrkampf gegen den ewigen Kampf des Jesuitengenerals führt, ist gekennzeichnet vor allem Volke. Ein Draht führt von ihnen in das kleine Kabinett des schwarzen Papstes, von dem aus er die Welt regiert. Von dort wird auch wieder drahtlich all das Geschwatze zurückgegeben werden, was ihr schon bei dem Kampfe gegen die Juden und Freimaurer hörtet und noch einiges dazu. Zitate: Der Feind ist zu mächtig. Es ist noch nicht die Zeit gekommen, ihn anzugreifen. Es ist politisch unklug, alle drei Feinde, Jude, Jesuit und Freimaurer, zu gleicher Zeit anzugreifen. Man muss erst den Jesuiten helfen lassen, den Juden und Freimaurer zu bekämpfen. Man muss ihn klug benutzen. Man muss die Feinde nacheinander einzeln schlagen. Man darf nicht die Religion angreifen. Man darf in unser unglückliches Volk nicht die Fackel der Zwietracht werfen. Man darf keinen Kulturkampf führen. Zitate Ende. Vor dem Katholiken selbst aber wird der Jesuit so sachlich sprechen, wie wir es gewohnt sind. Das Wort Schmutzfink wird das sanfteste der Namen sein, die der Jesuit gegen die gefährlichen Kämpfer befiehlt. Alle Enthüllungen nennt er natürlich, ganz wie die Freimaurer, Lügen. Die Quellen, die vor allem aus Jesuitenschriften bestehen, werden blitzschnell zu Schmähschriften, ganz wie dies ja auch in den Monita Secreta für den Fall ihrer Veröffentlichung befohlen war. Da die uneingeweihten Jesuiten über das innere Wesen ihres Ordens in Unkenntnis sind, so wird es ebenso wenig wie bei der Freimaurerei an Kämpfern für den Orden fehlen, die selbst voll überzeugt davon sind, dass man dem Orden bitter Unrecht getan habe, weil man sie selbst so gründlich betrogen hat. Das gilt erst recht von den Katholiken. Die Satzungen des Ordens gelten für alle Zeiten und in ihnen stand vom ersten Tage ab der kennzeichnende Befehl, Zitat: Wenn man weiß, dass eine Meinung in einer Provinz oder Akademie bei den Katholiken großen Anstoß findet, so soll sie niemand da selbst lehren oder verteidigen. Zitat Ende. Die Jesuiten sind also satzungsgemäß verpflichtet, nicht nur den Ketzern, sondern auch den Katholiken alles Verdächtige zu verbergen. Wer heute, nachdem er die Erfahrung mit den ähnlichen Lügen der Freimaurerlogen gesammelt hat, noch auf solche Liste reinfällt, der hat keine Entschuldigung. Wer auf all die genannten Versuche der politischen Lähmung jeder Abwehr gegen den jesuitischen Eroberungskampf noch hinhört, der begeht ein unverzeihliches Verbrechen an seinem Volke. Der Erfolg meines nun erst 2 Jahre geführten Kampfes gegen die Freimaurerei steht den angstvollen Gemütern vor Augen. Und so sollten sie endlich wissen, wie leicht die Geheimorden durch planmäßige Aufklärungsarbeit zu schwächen sind. Deutsche, seid überzeugt, dass der Kampf bereits in allen Weltteilen geführt wird, dass den Logen in Deutschland heute schon der Nachwuchs mangelt und sie die Schwere des Kampfes fühlen. Da wollt ihr jetzt stillschweigend immer noch die Schar der halben Kinder in den schwarzen Zwingern vergewaltigen und die schwarze Schar und das Kriegsheer des Jesuitengenerals in der Stille weiter an eurer Vernichtung arbeiten lassen? Deutsche, ihr wisst, dass der Mangel an Nachwuchs das Allerschlimmste ist, was diesem Orden geschehen kann. Es ist ihm weit gefährlicher als ein Verbot. Ihr wisst, dass das Hervorziehen der Leichname Loyolas und ihrer dressierten Hörigen in das helle Licht unseres Volkslebens sie wehrlos macht. Leichname können sich nicht wehren, es sei denn durch Gift. Und dieses Gift ist durch Wahrheit unschädlich gemacht. Jeder Deutsche kann auch hier helfen und hat die Pflicht, die Abwehrfront des deutschen Volkes gegen die ihm drohende Vernichtung zu verstärken. Waffen für diesen Abwehrkampf sind ihm gegeben. Er hat sie in diesen und anderen schon genannten Waffen und braucht sie nur zu führen. Je größer aber die moralischen Anklagen sind, die wir gegen Juden, Jesuiten und Freimaurer zu erheben haben, umso dringlicher ist es nötig, dass sich jeder Einzelne eingehend mit den Erfüllungswerken befasst und dies nicht den Führern und Rednern überlässt. Nur der Wissende kann befreien. Jeder Deutsche muss dies in dem stolzen Gefühl tun, hiermit die rettende Großtat für unser zerrissenes und gequältes Volk zu begehen. Er darf sich auch bewusst sein, dass nie eine sittlichere Tat von größerem Ausmaß für alle Völker zu leisten ist. Wir nannten schon fluchwürdig den Vernichtungskampf der überstaatlichen Mächte, weil sie das Edelste im Menschen zertreten und den Völkern die ihnen von Gott gegebene Eigenart und die Selbstbestimmung rauben. Aber Gotteslästerung ist der ewige Krieg des Jesuitengenerals gegen alles Lebensvolle und Strebende im Menschen im Namen Gottes. Gotteslästerung ist seine Stellung als Christus quasi Präsenz und die immerwährende Unfehlbarkeit, die er sich anmaßt. Gotteslästerung ist die göttliche Verehrung, die er fordert. Diese Gottheit ist in all ihrem Wollen und in allen ihren Taten der Gegensatz zu dem das Weltall erfüllenden Gott. Nun wisst ihr, wen ihr abzuwehren habt.